Arische Wirtschaftsordnung, eine grundlegende Untersuchung von Arthur Trebitsch, Wien und Leipzig, Antaios Verlag, 1925, vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2009. Die zu dem Buch gehörenden Grafiken sind als PDF dem Hörbuch angehängt. Alles aber, was alle angeht, gehört dem Staate, der sich über kurz oder lang mit dem Reich decken muss. Ganz genau wie mit jenen drei Verkehrsmitteln, Post, Telegraph und Eisenbahn, verhält es sich mit dem Gelde und dem Kredite. Folglich gehört auch das Geld und der Kredit direkt in den Verwaltungsbereich des Staates, das heißt des Reiches. Hat die sogenannte, stark mit dem Judentume bemengte Reichsbank, eine Privatanstalt, durch das ganze Reich Haupt- und Nebenstellen, so kann auch eine wirkliche, wenn schon judainfreie Reichsbank, eine Staatsanstalt, Haupt- und Nebenstellen durch das ganze Reich haben. Nehme ich an, dass die Gehälter der vom Reiche in dieser Verwaltung verwendeten Beamten sich mit den von den privaten Geldgeschäften kleineren und größeren Kalibers ihrem Personale gezahlten Gehältern decken werden, so wird das Reich all das Geld verdienen, welches zurzeit die privaten Geldgeschäfte verdienen. Paul Lagarde, Deutsche Schriften, die nächsten Pflichten deutscher Politik. Mich freut's, dass ich nie Menschenfurcht gekannt. Sehr frei nach Konrad Ferdinand Meyers Huttens letzte Tage. Wer A sagt, muss auch B sagen. Altes deutsches Sprichwort. Wer nicht für mich ist, der ist wider mich. Evangelium Lukas 11, Vers 23. Begonnen August 1923 in Sulz-Stangau, beendet Jänner 1925 in Wien.